Morning. Guten Morgen. Let's still talk about the Holy Spirit. I told you it will be a marathon series. Lasst uns weiter über den Heiligen Geist reden. Ich habe euch gesagt, das wird eine Marathonserie werden. But now we're going to a different aspect. Aber wir werden jetzt eine andere Seite beleuchten. We're going to talk a little bit about the gifts. Wir werden über die Gaben reden. Many people have asked me to talk and teach about the gifts of the Holy Spirit. Viele Leute haben mich schon gebeten, über die Gaben des Heiligen Geistes zu lehren. So I don't think I'm going to do a really deep teaching. Und ich denke nicht, dass ich da sehr in die Tiefe gehen werde. The purpose of this devotion. Weil das ist nicht das Ziel dieser Andacht. So let's talk a little bit about the gifts of the Holy Spirit. Aber lasst uns nun über die Gaben des Heiligen Geistes reden. What is the purpose of the gifts and are they for today? Was ist das Ziel von den Gaben des Heiligen Geistes und sind sie für heute? Believe it. Könnt ihr es glauben? That there are actually people who say that the gifts of the Holy Spirit are not for today. Dass es wirklich Leute gibt, die sagen, die Gaben des Heiligen Geistes sind nicht für heute. Actually people who believe. Weil es gibt Leute, die glauben, that when the Bible came, the gifts stopped. Dass sobald die Bibel in Kraft getreten ist, gekommen ist, dass die Gaben aufgehört haben. Logical view. Und ich weiß nicht, ob du das so theologisch siehst. I will respect that, I will just not agree with it. Und wenn du das so siehst, dann respektiere ich deine Ansicht, aber ich bin nicht einverstanden. For today. Weil ich glaube, dass die Gaben des Heiligen Geistes für heute sind. So let's ask the first question, what's even the purpose? Und jetzt können wir diese erste Frage stellen, was ist das Ziel? The best, of course, the best chapter of the gift of the Holy Spirit is in 1 Corinthians chapter 12. Und das beste Kapitel in der Bibel, wo es über die Gaben des Heiligen Geistes redet, ist in 1. Korinther 12. 7 to verse 10, we actually read very clearly about them. Und von Vers 7 bis Vers 10 können wir ganz klar darüber lesen. Those gifts must not be confused with natural talent. Und diese Gaben können nicht mit natürlichen Fähigkeiten verwechselt werden. Or even a great human ability activated by the Holy Spirit. Oder sogar eine große menschliche Fähigkeit, die aktiviert wird durch den Heiligen Geist. That has nothing to do with it. Weil das hat nichts damit zu tun. These are gifts that come directly from the Holy Spirit to you. Denn das sind Gaben, die direkt vom Heiligen Geist zu dir kommen. Oh, here is the crazy thing. Und da ist das Verrückte. You can be completely untalented in a certain area. Du kannst total unfähig sein oder nicht talentiert in einem gewissen Bereich. And yet the gift of this Holy Spirit can flow through you so powerful. That area suddenly you are supernaturally enabled. Und doch können die Gaben des Heiligen Geistes so kraftvoll durch dich fließen, dass du in diesem Gebiet auf einmal sehr fähig bist. They are the manifestation of the Holy Spirit through the believer. Und dies sind die Auswirkungen des Heiligen Geistes durch die Gläubigen, durch die Christen. Now let's talk about the very purpose. Why did the Holy Spirit give them to the church? Und lass uns nun über das Ziel reden. Wieso hat der Heilige Geist diese der Gemeinde gegeben? In the first scripture, that's 1 Corinthians chapter 12. Schauen wir mal die erste Schriftstelle an im 1. Korinther 12, 7. But the manifestation or the gifts of the Spirit is given to each for the profit of all. Es sagt hier, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Heiligen Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Do you know, it's very interesting. Und wisst ihr, es ist sehr interessant. I have been leaders of churches. Ich habe schon Gemeinde geleitet. I've trained leaders for, oh my goodness, decades. Ich habe jetzt schon seit Jahrzehnten Leiter ausgebildet. But I'm a kind of a spiritual father of leaders in different nations of the world. Und auch jetzt gerade bin ich wie ein geistlicher Vater für Leiter in verschiedenen Nationen. But I've seen this one scripture violated. Over and over and over again. Aber ich habe schon so viel gesehen, wie diese Schriftstelle missachtet wurde. How many Christians want to be used in the gift of the Spirit not for the profit of all, but for themselves? Weil so viele Leute wollen nicht in den Gaben vom Heiligen Geist gebraucht werden für den Nutzen aller, sondern für sich selber. Heute Morgen habe ich von einer Person gehört, die im Spital im Sterben liegt. And I was told to go there. Und jemand hat mir gesagt, ich soll dorthin gehen. I said, I don't have the possibility to go there. You go and you pray. Und ich habe gesagt, ich habe nicht die Möglichkeit zu gehen, aber du gehst und du betest. This person says, no, because you have the gift of healing. Und diese Person hat mir gesagt, nein, weil du hast die Gabe der Heilung. What the heck? Was ist denn das? I don't have the gift of healing. Ich habe nicht die Gabe der Heilung. I live by faith. Ich lebe im Glauben. But so many people want the gift of healing, the gift of miracle, the gift of faith, the gift of prophecy. Aber so viele Leute wollen diese Gabe der Heilung, Gabe der Prophetie, Gabe der Wunder, Gabe des Glaubens. Aber wieso wollen sie diese? They don't want it for the profit of all, they want it for the profit of themselves. Sie wollen es nicht zum Nutzen aller, sondern zum Nutzen von sich selber. Think about it. Denk darüber nach. We boast about how powerfully we are used in the Spirit of God. Wir prahlen damit, wie kraftvoll wir vom Heiligen Geist gebraucht werden. The purpose of the gift is so that everybody can profit and never that you can look great. Aber das Ziel der Gaben des Heiligen Geistes ist, dass es zum Nutzen jeder ist und nie, dass du prahlen kannst damit. Destroy the gift. Und ein fehlender Charakter kann diese Gaben zerstören. See you tomorrow. Und wir sehen uns morgen.